Kapitel 16. Ich werde mich jetzt bewegen. Sie erschrak. Sie hatte noch Mühe, das Gefühl von ihm in ihr zu verarbeiten. Er fühlte sich so enorm groß an. Sie spürte wieder dieses Gefühl, als würde ihr ganzer Körper unter Strom stehen. Sie holte tief Luft und mit allem Mut, den sie noch aufbringen konnte, nickte sie. Ihrer Stimme vertraute sie nicht. Er begann sich aus ihr zurückzuziehen. Es war ein Gefühl, das sich kaum in Worte fassen ließ. Sie schien jede Wölbung und Ader an seinem Penis zu spüren. Allem voran die Eichel, die sich voran in sie schob, und sie spürte noch, bevor er sie zur Frau gemacht hatte. Und nun wollte er sie anscheinend verlassen. Sie war enttäuscht. Plötzlich stobte er und sie spürte, wie er sich zurück in sie drängte. Die Stellen, die sich eben noch zusammengezogen hatten, öffneten sich nun wieder für den fremden Eindringling. Sie stöhnte vor Lust, es fühlte sich so gut an, ihn in sich aufzunehmen. Kaum war er in ihr, bewegte er sich wieder aus ihr heraus, und sie begriff, was er mit »Ich werde mich bewegen« gemeint hatte. Sie hatten gerade Sex. Er fühlte sich gut an, aber das Gefühl begann, einem anderen Platz zu machen. Sie spürte, wie sich ihr Unterleib zu verändern begann. Sie spürte, wie es ihm immer leichter zu fallen schien, ihm sie einzudringen. Sie wurde feuchter, ihre Erregung spürbarer. Ohne es zu wollen, bewegte sie ihre Hüften ein wenig. Er legte eine Hand an ihre Seite unterhalb der rechten Brust. Sie richtete sich ein Stück auf und sah ihn an. Der Mistkerl lächelte sie frech an und blieb bei seinem langsam quellenden Tempo. Sie fing an, mit den Hüften zu kreisen. Sie wollte ihn tiefer und schneller spüren. Aber er blieb dabei. Langsam spürte sie das Gefühl intensiver. Sie versuchte, als er in sie wieder eindrang, sich ihm entgegenzurecken, doch er hatte seine Hand auf ihre Hüfte gelegt und hielt sie davon ab. Sie beugte sich etwas zu ihm und er bewegte den Kopf auf ihre Brust zu. Sie stöhnte, als er tiefer in sie eindrang als zuvor, weil sich sein Körper etwas mitbewegte, als er seine Position veränderte. Er ließ ihre Hüften los und legte die Hand auf ihren Rücken. Sie ergriff die Gelegenheit und versuchte, soweit sie konnte, ihn in sich aufzunehmen. Sie stöhnte so laut, als sie spürte, wie weit er noch in die eindringen konnte. Er war fast doppelt so weit in ihr wie zu Beginn. Er musste sich absichtlich zurückgehalten haben. Aber warum? Er sah sie an und lächelte. »Du willst mich ganz in dir spüren, kann das sein?« Er lächelte böse und sie nickte ängstlich. Er hielt sie fest, als er sie hochhob und elegant aus dem Pool stieg. Sanft ließ er sie ins Gras sinken, wo sie nun mit ihm zwischen ihren Beinen und tief in ihr lag. Er beugte sich vor, und während sie spürte, wie er sich unaufhaltsam immer weiter in sie schon dämpfte, er ihre Lustreihe und Stöhner mit einem Kuss. Sie spürte plötzlich etwas an sich und fragte sich, was das war. Er machte einen letzten kleinen Ruck und sie zerbarst in tausend kleine Stücke. Er war so tief in ihr, dass sie nicht glauben konnte, dass das überhaupt möglich war. Er verharrte und sie spürte an ihrem Po etwas. Becken war ein Stück angehoben und sie tastete mit der Hand nach dem, was sie spürte. Plötzlich stöhnte er laut auf. Als sie es zu fassen bekam, was sie so irritierte und spürte, wie es in ihr heiß wurde, verstand sie, was sie da berührt hatte. Er zog sich aus ihr zurück und stieß schnell und hart noch ein paar Mal in sie. Sie stöhnte und spürte, wie er tief in ihr sein Sperma spritzte. Sie erschrak und zuckte zusammen, als er aus ihr herausglied. Und sie spürte, dass etwas heiß aus ihr herausfloss. Er legte sich neben ihr ins Gras und atmete schwer. Sie schmiegte sich eng an ihn und er legte den Arm um sie. Sie streichelte sein Brußhaar und ihre Beine lagen zwischeneinander. Es war kühl, als sie aufwachten. Rainer war weg und sie sah sich verwirrt um. Doch weil es sehr dunkel war, konnte sie nichts sehen. Sie spürte, dass sie auf einer Matratze zu liegen schien. Durch einen Vorhang oder so vor ihr sah sie Licht scheinen. Sie stand auf. Eine Decke fand sie nicht. Sie fühlte sich so verletzlich und wen sie nackt war. Sie ging auf den Vorhang zu und schon ihn ein Stück zur Seite. Rainer schien am Telefon zu sein. Er saß mit dem Rücken zu ihr. Der Raum war klein und vollgestellt. Mit einem Sofa, Schreibtisch, auf dem ein PC stand, außerdem ein Tisch, auf dem eine Kaffeemaschine stand. Rainer bewegte sich und drehte sich auf dem Stuhl. Er telefonierte offenbar ein wichtiges Gespräch. Er sah auf und sie bemerkte, dass er ebenfalls nackt war. Sie wusste nicht warum, aber sie fühlte sich schlagartig wohler. Sie ging auf ihn zu, wollte ihm einen Kuss geben. Dann zögerte sie und setzte sich nervös auf das Sofa vor ihm. Er sagte noch ein paar Sätze, aber sie hörte nicht richtig hin. Dann legte er auf. Er sah sie an und lächelte. »Na, aufgewacht, Tina?« Sie sah ihn verwirrt an. »O Herr, kennst du meinen Namen?« Er lächelte. »Die Frau, mit der du neulich einkaufen warst und mit der ich dich gesehen habe, nannte dich so.« Sie sah ihn überrascht an. »Du hast ihn dir gemerkt?« Er schaute verlegen zur Seite und kratzte sich am Kinn. »Naja, ich gebe zu, ich habe ein paar Mal von dir geträumt.« Sie wurde rot, dann gab sie aber zurück. »Ich hatte meinen ersten Traum mit einem Mann überhaupt am selben Morgen, als wir uns getroffen haben. Und da warst du auch, und das warst auch...« Er sah sie überrascht an. Er stand auf und setzte sich neben sie. Als sich ihre Beine berührten, spürten beide wieder diese Spannung ihrer Körper. Sie sah ihn verunsichert an. »Woher genau kennst du mich denn?« Sie zögerte. Mist, sie konnte ihm ja wohl kaum sagen, dass sie die Adoptivtochter der Frau war, die er die ganze letzte Woche bei sich hatte. Außerdem fühlte es sich im Nachhinein komisch an zu wissen, dass derselbe Mann, der in ihr war, zuvor ihre Mutter beglückt hatte. Sie musste sich schnell was ausdenken. »Ich habe ein Buch von dir gelesen.« Er sah sie neugierig an. »Welches denn? Den?« Verdammt, wie hieß dieser komische Schinken noch gleich, den ihr Johanna vor die Nase gehalten hatte? »Ich habe den Titel vergessen.« Das war eine einfache Ausrede, die er hoffentlich schlucken würde. Sie merkte, dass sie zu schwitzen begann. Er rückte ein Stück von ihr ab. Entschuldige, ich dir ist wohl zu warm und ich rücke dir auch so dicht auf.« Als er ein Stück wegrutschte, rutschte sie ihm nach, als würde sie gezogen. »Nein, bitte.« Sie brach ab. Sie wollte nicht zugeben, wie gerne sie so nah wie möglich an ihm war. Er sah sie an. »Bist du sicher? Ich gebe meistens eine enorme Hitze ab.« Er hatte recht. Sie spürte eine sehr warme Luft um ihn, aber das war ihr egal. »Ja, ich bin sicher.« Er legte einen Arm um sie. Sie zitterte leicht unter seiner Berührung. Tatsächlich war ihr sogar eher kalt als heiß. Sie schwitzte aus einem anderen Grund, aber das konnte er ja nicht wissen. »Was ist in dem Buch denn den für eine Handlung? Ich schreibe zwar sehr viel, aber ich kenne meine Bücher gut.« Mist, er ließ nicht locker. Sie schmiegte sich an ihn und überlegte. Johanna hatte doch etwas erzählt, um was es ging. »Ein junger Mann, der nicht weiß, ob er Frauen oder Männer liebt und in einer Zeit lebte, als es noch verboten war, das eigene Geschlecht zu lieben.« Sowas in der Art hatte Johanna doch gesagt, oder? Er nickte. »War es das Buch Männer und Frauen?« Sie überlegte. »Ja.« Er sah sie erst da und an, und sie hoffte, dass er nicht weiter auf sie einging. Um das Thema zu wechseln, fragte sie. »Darf ich fragen, wer das am Telefon war?« Er zögerte. Sie löste sich ein Stück von ihm und er ließ sie los. Er sah traurig aus. »Gestern hat eine Frau, die ich mir in ganzes Leben kenne, einen Nervenzusammenbruch.« Er stockte, als könne er nicht glauben. Er sah sie an und schien sich zu fragen, wie viel er ihr erzählen könne. »Ich will dich jetzt nicht irgendwie schockieren, aber ich hatte in der letzten Woche Besuch von einigen Leuten, mit denen ich Sex hatte.« Sie schluckte. Sie wusste natürlich von ihrer Mutter, aber wer noch? Hatte sie etwa ihre Unschuld an jemanden verloren, der die Betten wechselte wie andere ihre Socken? Er sah sie an, hob die Hände und fuhr fort. »Warte bitte. Ich bin nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, der mit jeder, die er sieht, in die Kiste will. Um ehrlich zu sagen, ich verstehe ich selbst nicht genau, was da passiert ist. Vor genau einer Woche lag ich alleine im Pool und da kam eine Frau zu mir. Sie blieb einige Tage und anschließend kam sie noch einmal mit ihrem Ex-Mann. Tina schluckte. Oh Gott, hoffentlich nicht, was sie befürchtete. Hatte er etwa mit ihrer Mutter und ihrem Vater geschlafen? Schlimmer konnte es nicht werden. Er erzählte weiter von einer Frau, die nackt in seinem Garten gelegen hatte und sich als die beste Freundin ihrer Mutter herausstellte. Ihr wurde schlecht. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Patentante? Er sah sie erschrocken an. Entschuldige, ich sollte sowas vielleicht nicht erzählen. Sie schüttelte den Kopf und riss sich zusammen. Er wusste ja nicht, wer diese Menschen für sie waren. Aber sie wusste nicht, ob sie diese Scheiße verkraften konnte. Johannas Worte kamen ihr in den Sinn. Man kann sich nur selten aussuchen, in wen man sich verliebt. Sie schloss einen Moment die Augen und sammelte sich. Als sie ihn anschaute, brachte sie ein aufrichtiges Lächeln zustande, das aber auch nur für ihn alleine bestimmt war. Er sah erleichtert aus. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir uns letzte Woche getroffen haben. Sie nickte, zumal sie gerade erst darüber gerittet hatten. Also, um auf meine Geschichte zurückzukommen, Sophie hat davon erfahren. Das musste das Mädchen sein, von dem sie gehört hatte, aber sie schwieg. Wir kannten uns bereits als Kida und ich hatte mich schon damals in sie verliebt. Aber sie hat mich immer abgewiesen. Am gestrigen Morgen hatte ich erfahren, warum. Ich hatte vorgestern erfahren, dass sie mit der halben Stadt geschlafen hat. Ich denke, du kannst dir vorstellen, wie das war. Sie nickte langsam. Wird sich in etwas so angefühlt haben, wie ich mich gerade fühle. Wen ich daran denke, dass meine halbe Verwandtschaft im Bett hatte. Dachte sie bitter. Er fuhr fort. Es war kurz nachdem Julia gefahren war. Ich hatte mich noch eine Weile in den Pool gelegt und entspannt, und er warf ihr einen Seitenblick zu. Naja, ich habe über alles nachgedacht, was die letzte Woche so passiert war und habe dabei etwas an mir rumgesprochen. Ja, ich glaube, das war mein Text, aber das ist nach rechts gerutscht. Ja, Ja, okay. ja, Ich mach nochmal. Er warf ihr einen Seitenblick zu. Naja, ich habe über alles nachgedacht, was die Woche so passiert war, und habe dabei etwas an mir rumgespielt. Sie grinste ihn an und legte eine Hand auf sein Bein. Sein Penis hob sich ein Stück. Er legte erneut den Arm um sie. Jedenfalls schien ihr ein Freund davon erzählt zu haben, mir, dem ich an diesem Mittag erst geredet hatte. Es stellte sich heraus, dass sie stinksauer auf mich war. Ich sagte, dass ich ihr so lange Zeit gegeben hatte und mit ihr zusammen sein wollte, aber sie mich ja immer abgewiesen hatte. Tina spürte einen kleinen Stich ins Herz. Ich sagte ihr aber auch, dass ich mich in eine andere verliebt hatte. Tina schluckte, hoffentlich nicht in ihre Mutter. Rainer sah sie kurz an, und ihre grünen Augen bohrten sich in seine blaugrauen. Sie hatte das Gefühl, das sie vorhin schon gespürt hatte. Sie hatte das Gefühl, dass er ihre, so wie sie seine nackte Se Sie hatte das Gefühl, dass er ihre, so wie sie seine nackte Seele sehen konnte. Sie waren mehr als nur ein einfaches Paar. Ein Paar? Verdammt! Was dachte sie sich denn da? Sie waren nicht zusammen. Sie spürte wieder einen Stich. Ich sagte ihr, ich habe ein Mädchen kennengelernt, von dem ich nur den Namen kannte. Und in diese hätte ich mich verliebt. Sie sah ihn an und flüsterte so leise, dass sie sich sicher war, nur sie selbst habe es gehört. Wie lauter ihr Name? Er sah sie an. Du weißt, wie ihr Name lautet. Ihre Augen weiteten sich. Er küsste sie auf die Stirn. Wir hatten uns lange unterhalten, und weril es spät war, habe ich ihr angeboten, dass sie hier übernachten könne. Sie sah ihn ernst an. Im Gästezimmer. Sie spürte Erleichterung. Ich arbeitete an dem Abend noch lange hier am PC, und als ich ins Bett ging, schaute ich noch mal kurz nach ihr. Sie schlief fest. Ich ging also in mein Zimmer und legte mich auch schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf, weil ich spürte, dass mich jemand berührt hatte. Da lag sie neben mir. Er erzählt ihr, was passiert war, und sagte dann: Als ich sie gerade von mir wegstoßen wollte, schlich sie meine Hand weg und batte mit der anderen ihren Slip zur Seite gezogen, und er brach ab, offenbar sprachlos, wie weit sie zu gehen bereit war. Tina hörte ihm zu. Ich hob sie von mir, stand auf und wollte mir Shorts anziehen, als ich sie nackt vor mich stellte. Und sie wollte mir wirklich klar machen, erzählen, Ich sei ihr erster Mahn gewesen. Ich zeigte ihr, dass es nicht so sein konnte, und endlich schien sie zu begreifen. Ich sagte ihr, sie solle sich anziehen, und ich habe sie noch am selben Tag zu einem Therapeuten gebracht. Der hat dann veranlasst, dass ihr geholfen wird, und im Moment ist sie in der geschlossenen. Allerdings scheint sie wirklich begriffen zu haben, was los ist, und sie will Hilfe. Ein wichtiger Schritt. Er sah sie an. T dachte darüber nach. Sie war erst wütend auf die Frau, aber jetzt, wo sie wusste, was los war, erkannte sie, wie arm sie eigentlich dran war. Rainer ließ seine Hand ihren Rücken hinabwandern und streichelte ihr ihre Hinterweil. Sie sah ihn an. Was hatte ich dich gefragt? Er lächelte. Mit wem ich telefoniert habe? Sie überlegte. Also eigentlich finde ich, klingt die Frage sehr harmlos. Er lachte. Sie zitterte erneut. Dir ist kalt. Willst du dich lieber noch ein wenig hinlegen? Sie nickte. Sie gingen ins Schlafzimmer zurück und er holte eine dickere Decke aus dem Schrank. Ich selbst brauche normalerweise keine dicke Decke. Mir reicht eine dünne im Sommer. Nur etwas zum Kuscheln. Sie sah ihn an. Heute hast du ja mich zum Kuscheln. Er sah sie an. Soll ich bei dir im Bett schlafen? Sie wurde rot. Ich dachte, das würdest du, aber wen du. Er unterbrach sie, als er sie auf den Mund küßte. Sie legte sich hin und er legte die Decke über sie. Dann legte er sich zu ihr und nahm seine Decke, die wirklich kaum mehr als ein einfaches Stück Stoff war. Sie sah ihn irgendwie enttäuscht an und er fragte sie, was sie habe. Ihre Hand kroch unter ihrer Decke zu seiner und sie zog ihn an der Hand näher zu sich. Er nahm sie in die Arme und küsste ihren Nacken. Dir ist klar, wenn du dich so an mich drückst, wirst du mich gleich wieder richtig spüren. Sie kicherte ein wenig. Ja, das denke ich mir schon. Sie streichelte sein Bein und drückte sich eng an ihn, sodass ihre Brüste zwischen ihnen waren. Es dauerte nicht lange, dann spürte sie etwas im Unterleib berührte. Ist er etwa aufgewacht? Rainer sah ihr in die Augen und sie bewegte ihr Becken ein wenig. Wenn du das nicht lässt, werde ich dich gleich noch einmal wollen. Sie sah ihn an. Er sagt ja, dass ich das nicht will. Er legte eine Hand auf ihren Po und schob seine andere zwischen Matratze und ihr. Mit einem kleinen Rusk lag sie auf ihm und sein Glied streifte ihre Scheide. Sie gab ein leises, aber lustvolles Stöhnen von sich. Dann fing er an, sich an ihr zu reiben. Und sie wimmerte. Er spürte, wie sein Glied mit jeder Berührung ihrer Muschi feuchter wurde. Er sah sie an und hob ihr Becken ein Stück an, sodass er in sie eindringen konnte. Ihr Stöhnen, als sie ihn in sich aufnahm, war erregtend. Sie stöhnte. Diesmal bist du gleich tiefer in mir. Er lächelte. Diesmal solltest du keinen großen Schmerz verspüren. Er hatte recht. Das Einzige, was sie spürte, war das noch immer etwas ungewohnte Gefühl von ihm in ihr und die Erregung, die sein Eindringen auslöste.